17. Gesang. Menelaos Heldenkampf. Atreus Sohn, Menelaos, dem Ares Geliebten, entging nicht Patroklos Fall, der den Troern erlegen war im Gemetzel. Durch die Vorkämpfer schritt er mit funkelndem Erze gewappnet, ging um den Toten herum wie die wimmernde Mutter ums Kälblein, die ihr erstes geworfen, zuvor von Gebären nichts wissend. So umschritt den Patroklos da Menelaos, der Blonde, und vor ihn hielt er den Speer und den Schild, den gleichmäßig runden, jeden zu töten entschlossen, der es wagte, dem Toten zu nahen. Auch der lanzentüchtige Pantoos Sohn übersah nicht Patroklos Fall des Tadelfreien. Nah zu ihm trat er, sprach Menelaos an, den Ares Geliebten, und sagte: Atreus Sohn Menelaos, du göttlicher Führer der Männer, weich und lass liegen den Leichnam und lasse die blutige Rüstung, denn es traf von den Troern und ruhmvollen Bundesgenossen keiner den Patroklos vor mir im tobenden Kampf mit dem Speere. Drum lass mich edlen Ruhm gewinnen unter den Troern, ehe ich dich treff und die Lebenskraft, die so süße, dir nehme. Heftig erbost sagte drauf zu ihm Menelaos der Blonde: Vater Zeus, nicht schön ist, sich übermäßig zu rühmen, nicht des Panthers Ungestüm ist so groß, noch des Löwen, noch des tückischen wilden Keilers, dem doch am höchsten in der Brust sich der Mut vor Kraft bläht über die Maßen, wie da des Pantoos lanzentüchtige Söhne sich dünken, konnte doch auch Hyperenors Gewalt des Rossebezähmers sich der Jugend nicht freuen, als er mich schmähte und standhielt und mich den schändlichsten Krieger unter den Danaern nannte. Auch er, denk ich, kam nicht auf eigenen Füßen nach Hause und erfreute seine Frau und die sorglichen Eltern. Also löse ich gewiss auch deine Kraft, wenn entgegen du dich mir stellst. Doch ich rate dir, weiche eilig zurück und tauche ein in die Menge und hüte dich, mir zu begegnen, ehe dich ein Unglück ereilt. Ein Narr lernt erst, wenn's zu spät ist. Sprach's, doch er konnte ihn nicht überreden. Der sagte dagegen: Nun, Menelaos, Zeus Genährter, wirst du mir büßen, weil meinen Bruder du erschlugst und dafür dich noch aufspielst, seine Frau zur Witwe machtest im neuen Gemache und seinen Eltern schreckliches Klagen schufest und Trauern. Ja, ich würde den Armen Trost in der Klage verschaffen, brächte ich hin dein Haupt und deine Waffen und legte sie in des Pantoos Hände und der göttlichen Frontis. Aber nicht lang mehr soll unversucht sein die Mühe des Kampfes, noch auch unausgetragen, sei es zur Flucht, sei es zum Siege. Sprach es und stieß ihm gegen den Schild, den gleichmäßig runden. Doch nicht durchbrach ihn das Erz, denn zurück bog ihm sich die Spitze drin in dem harten Schild. Da erhob mit dem Erz sich als zweiter, betend zu Vater Zeus des Atreus Sohn Menelaos, stieß dem Rückwärtsweichenden in die Tiefe der Kehle und stemmte selber nach, seiner wuchtigen Rechten vertrauend, und gerade hindurch durch den weichen Hals drang die Spitze. Dumpf fiel er hin und es klirrten an seinem Leibe die Waffen. Blutbenetzt wurde sein Haar, das jenem glich der Chariten, und das Gelock, gezwängt in Spiralen aus Gold und aus Silber. Wie wenn ein Mann einen üppig sprossenden Schössling des Ölbaums zieht an einsamem Ort, wo Wasser reichlich emporquillt, einen schönen, prangenden, und ihn schütteln die Brisen mannigfaltiger Winde, er strotzt auch im Weiß seiner Blüten, da fegt plötzlich ein Sturmwind daher mit gewaltigen Stößen, dreht ihn heraus aus der Furche und streckt ihn hin auf die Erde. So schlug Pantoos Sohn den lanzengeübten Euphorbos, Atreus Sohn Menelaos tot und nahm ihm die Waffen. Wie wenn ein Löwe, auf Bergen genährt, seiner Körperkraft sicher, aus der weidenden Herde raubt eine Kuh, die beste, Und diese packt er mit kräftigen Zähnen und bricht erst den Nacken und schlürft dann das Blut, schlingt die Eingeweide hinunter, sie zerfleischend. Und um ihn erheben Hunde und Hirten ein sehr lautes Geschrei, doch von fern nur, ohne zu wagen, ihm entgegenzutreten, denn blankes Entsetzen erfasst sie. So hatte auch kein Troer in seiner Brust die Beherztheit, Menelaos entgegenzutreten, dem ruhmvollen Helden. Da hätte leicht die herrlichen Waffen des Panthers Sohnes an sich gebracht, der Atride, hätt's ihm nicht geneidet Apollon. Der trieb gegen ihn Hektor, der's aufnahm mit Ares, dem Schnellen, in eines Menschengestalt des Kikonenführers, des Mentes. Und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: Hektor, mir scheint, du jagst, wie du läufst, unerreichbarem Ziel nach, nach den Pferden des feurigen Ajakos-Enkels, doch diese sind für Sterbliche schwierig zu bändigen und gar zu lenken. Nur für Achilleus nicht, den gebar die unsterbliche Mutter. Und inzwischen hat Atreus, streitbarer Sohn Menelaos, Patroklos Leiche umschreitend, den Besten der Troer getötet, Panthers Sohn Euphorbos, die stürmische Kampfkraft ihm raubend. Sprach's und schritt wieder zurück, der Gott, zur Kampfnot der Männer. Furchtbarer Schmerz umflorte da Hektors umdüstertes Zwerchfell, und er spähte dann über die Reihen hinweg und erkannte gleich, wie der die herrlichen Waffen abzog und jener hingestreckt dalag. Es floss ihm das Blut aus der offenen Wunde. Durch die Vorkämpfer schritt er, mit funkelndem Erze gewappnet unter schrillem Geschrei, Hephaists unauslöschlicher Flamme gleichend. Und nicht entging dem Atriden der gellende Rufer. Aufgebracht sagte er da zu seinem mutigen Herzen: Weh mir, wenn ich im Stich nun lasse die herrlichen Waffen und den Patroklos, der meiner Ehre wegen dahinsank, dass es nicht einer der Danaer, welcher es sieht, mir verarge. Kämpfe ich aber mit Hektor, allein wie ich bin und den Troern aus lauter Scham, dass sie mich nicht umstellen, den einen, die vielen. Alle die Troer führt Hektor hierher, der Schüttler des Helmes. Aber warum gehen mir durch den Kopf denn solche Gedanken? Will ein Mann dem Daimon zum Trotz gegen jemanden kämpfen, den ein Unsterblicher hochschätzt, bald wälzt sich auf ihn großes Unheil. Drum wird keiner der Danaer mir es verargen, sobald er weichen vor Hektor mich sieht, denn der kämpft mit göttlichem Beistand. Würd ich vielleicht aber Ajas, den guten Rufer, vernehmen, beide rückten wir wieder vor und gedächten des Kampfes, selbst dem Daimon zum Trotz, und versuchten den Toten zu retten für den Peliden Achilleus, das wär noch das kleinste der Übel. Während er dieses bedachte in seinem Verstand und im Herzen, nahten indessen die Reihen der Troer, es führte sie Hektor, der aber wich nach hinten zurück, verlassend den Toten. Bei jedem Schritt wandte er sich um wie ein bärtiger Löwe, welchen die Hunde und Männer von einem Viehhof verjagen mit Gebrüll und mit Lanzen, und dem gefriert sein so tapferes Herz, und nur widerstrebend trottet er weg vom Gehöfte. So ging von Patroklos fort der blonde Held Menelaos, und er blieb stehen und wandte sich, als er zur Schar der Gefährten kam, und spähte nach Ajas, dem Großen, dem Sohn des Telamon. Diesen bemerkte er schnell zur Linken des ganzen Gefechtes, wie den Gefährten er Mut zusprach und sie antrieb zu kämpfen, denn unsäglichen Schrecken warf in sie Phoibos Apollon. Und er lief hin zu ihm, trat heran und sprach gleich die Worte: Ajas, lieber, hierher. Wir wollen um Patroklos Leiche eifrig uns mühen, ob wir wenigstens nackt sie hin zu Achilleus bringen. Aber die Waffen hat Hektor, der Schüttler des Helmes. Sprach's und spornte den Mut an des kampfesfreudigen Ajas. Und durch die Vorkämpfer schritt er mit ihm Menelaos, der Blonde. Als Hektor Patroklos hatte geraubt die herrlichen Waffen, schleifte er ihn, um mit scharfem Erz ihm das Haupt von den Schultern abzuschneiden und troischen Hunden die Leiche zu geben. Ajas kam nun heran und trug den Schild wie ein Bollwerk. Hektor ging da und wich zurück in die Schar der Gefährten und sprang auf den Wagen und gab den Troern die schönen Waffen, zur Stadt sie zu bringen, zum großen Ruhm für ihn selber. Ajas deckte Menoitios Sohn ringsum mit dem breiten Schild und stellte sich hin wie ein Löwe um seine Jungen, dem, wie er führt, die Kleinen im Walde Männer begegnen, Jäger, und er, im Vollgefühl seiner Stärke sich blähend, zieht die Stirnhaut ganz herab und verdeckt seine Augen. Also stand nun Ajas, den Helden Patroklos schirmend. Drüben trat hin Atreus' Sohn Menelaos, der Ares-Geliebte, und nährte mächtig die Trauer in der Tiefe des Herzens. Glaukos aber, Hippolochos Sohn, der Führer der Lykier, raunzte Hektor finsteren Blicks an mit wuchtiger Rede. »Hektor, an Aussehen so blendend, doch bist du dem Kampf nicht gewachsen. Grundlos erhebt edler Ruhm dich und bist doch nichts als ein Feigling. Mach dir jetzt einmal Gedanken, wie Burg und Stadt du errettest, ganz allein mit den Kriegern, die hier aus Ilios stammen. Denn es wird keiner der Lykier für eure Stadt in den Kampf ziehen gegen die Danaer, da ja niemals Dank wir erfuhren, dass wir Tag aus, Tag ein die feindlichen Männer bekämpften. Wie willst du retten einen geringeren Mann im Getümmel, Arger, da du Sarpedon, den Waffenbruder und Gastfreund, ließest im Stich, den Kriegern von Argos zum Fang und zur Beute, der, als er lebte, oft Nutzen dir brachte, der Stadt und dir selber. Jetzt aber wagtest du nicht, von ihm die Hunde zu wehren. Drum jetzt, wenn einer mir folgen wird der lykischen Männer, gehen wir nach Hause, und Troja erscheint das jähe Verderben. Denn steckte jetzt in den Troern viel kühner, furchtloser Kampfgeist, wie er Männer beseelt, die für das Land ihrer Väter mühvollen Kampf und Streit bereiten, den feindlichen Männern, würden wir Patroklos schnell hinein nach Ilios ziehen. Wenn aber der zu Priamos großer Stadt des Gebieters käme, der Tote, und wir heraus aus dem Kampfe ihn zögen, würden bald die Argeier Sarpedons schöne Rüstung frei uns geben und wir ihn selbst nach Ilios bringen. Denn eines Mannes Gefolgsmann fiel, der weitaus der Beste der Argeier ist bei den Schiffen samt Nahkampfgefährten. Aber du getrautest dich nicht, dem mutigen Ajas dich zu stellen, ins Auge ihm blickend, im Mordslärm der Feinde, noch ihn direkt zu bekämpfen, da er ja stärker als du ist. Finsteren Blicks sprach zu ihm da Hektor, Schüttler des Helmes: Glaukos, was hast du sonst doch besonnen so maßlos gesprochen? Nein doch, ich meinte, du seist an Verstand überlegen den andern allen, so viele da Lykiens schollige Fluren bewohnen. Jetzt aber spreche ich dir ganz den Verstand ab nach solchem Gerede, der du behauptest, ich hielte nicht stand dem riesigen Ajas. Nie, wisse, schauderte mir vor der Schlacht und dem Hufschlag der Pferde. Aber der Wille des ägistragenden Zeus ist stets stärker, der auch den tapferen Mann erschreckt und leicht ihm den Sieg nimmt, aber dann ein andermal wieder ihn antreibt zu kämpfen. Doch komm, mein Lieber, hierher, tritt zu mir und schau, was ich leiste, ob ich den ganzen Tag so feig bin, wie du da schwatzest, oder auch manchen Achaier, so kampferpicht er auch sein mag, abhalten werde zu kämpfen zum Schutz von Patroklos' Leiche. So sprach er und rief den Troern zu, weithin schreiend: Troer und Lykier, ihr und Dardaner, Streiter im Nahkampf, seid nun Männer, o Freunde, gedenkt des stürmischen Kampfgeists, während ich in die schöne Rüstung des edlen Achilleus tauche, die ich der Kraft des erschlagenen Patroklos raubte.« Also sprach Hektor und ging hinweg, der Schüttler des Helmes, aus dem feindlichen Kampf und erreichte im Lauf die Gefährten, sehr schnell, noch nicht weit entfernt, sie verfolgend mit hurtigen Schritten, die des Peliden herrliche Waffen zur Stadt hin verbrachten. Fern von den Tränen der Schlacht nun stand er und tauschte die Rüstung. Ja, die eigene ließ er zu heiligen Ilios bringen, von kampfliebenden Troern, und zog des Peliden Achilleus göttliche Waffen sich an, die die Götter, die Uranionen, seinem Vater geschenkt, und der gab sie, gealtert, dem Sohne. Doch es alterte nicht der Sohn in der Rüstung des Vaters. Als jetzt Zeus, der Wolkenballer, ihn abseits erblickte, wie er sich rüstete mit des Peliden, des göttlichen Waffen, da bewegte er nun sein Haupt und sprach zu sich selber: »Arme, so ganz und gar nicht liegt dir der Tod auf der Seele, der dir schon nahe kommt. Du legst die unsterbliche Rüstung dir des besten Mannes an, vor dem auch andere zittern. Dessen Gefährten hast du erschlagen, den Sanften und Starken, und ihm nicht nach der Ordnung von Haupt und Schultern die Waffen fortgenommen. Doch jetzt verleihe ich dir mächtige Kampfkraft zum Ersatz dafür, dass du aus der Schlacht nicht zurückkehrst und Andromache dir des Peliden Waffen nicht abnimmt.« Sprach es und nickte dazu mit den schwärzlichen Brauen Kronion. Hektor passte er auf den Leib die Rüstung, und Ares tauchte in ihn mit furchtbarer Macht, und es füllten die Glieder sich mit Kampfkraft und Stärke. Und hin zu den Bundesgenossen, den berühmten, schritt er laut schreiend und zeigte sich ihnen allen im Glanz der Rüstung des unerschrockenen Peliden. Und er trat hinzu und spornte an jeden einzelnen: Glaukos, Mestles, Thersilochos erst und ferner auch Medon und Hippotos und Deisenor und Asteropaios, Phorkes, Chromios und Enomos dann, den Vogelflugdeuter. Diese spornte er an und sprach die gefiederten Worte: »Hört mich, ihr zahllosen Stämme ringswohnender Bundesgenossen! Nicht, weil viel Volk zu gewinnen ich suchte und seiner bedurfte, hab ich hierher aus euren Städten jeden versammelt, sondern damit ihr die Frauen und hilflosen Kinder der Troer willig mir schirmtet vom Ansturm der kriegserpichten Achaier. Darauf bedacht erschöpf ich durch Zwang zur Gabe und Speisung meine Leute, doch euch mehre ich den Mut einem jeden. Drum soll nun jeder, vorwärtsgewandt, entweder zugrund gehen oder gerettet werden. Das ist das Gedränge des Kampfes. Wer aber Patroklos, wenn auch nur als Toten, herüberzieht zu den pferdebezähmenden Troern und Ajas zurückschlägt, dem teile ich zu eine Hälfte der Beute, die andere behalte ich für mich selbst, und sein Ruhm wird dann gleich groß sein wie der meine.« Sprach es, und gradaus gegen die Danaer stürmten sie wuchtig mit erhobenen Speeren und hofften sehnlich im Herzen, aus der Hut des Ajas hinweg den Toten zu ziehen. Narren, wahrhaftig, über ihm raubte er vielen das Leben. Zu Menelaos, dem tüchtigen Rufer, sagte der Ajas: »O du, mein Lieber, o Menelaos, nicht mehr erwarte ich, dass selbst nur wir beide aus dem Kriege zurückkehren. Nicht so sehr um Patroklos Leiche mache ich mir Sorgen, die bald die Hunde der Troer sättigen wird und die Vögel, wie ich mich sorg um mein eigenes Haupt, das Schlimmes ihm zustößt, und um deins, da die Wolke des Kriegs rings alles umdunkelt, Hektor, und uns aufs Neue erscheint ein jähes Verderben. Auf denn, rufe die Besten der Danaer, ob's einer höre.« Sprach's. Da gehorchte ihm gern Menelaos, der tüchtige Rufer, und er schrie laut den Danaern zu mit gellendem Rufe: »Freunde, der Argeierführer, ihr und Berater, die den Atriden zur Seite, Agamemnon und Menelaos, trinken den Wein auf Kosten des Volks und gebieten den Kriegern jeder, doch von Zeus her folgt ihnen der Ruhm und die Ehre. Schwierig ist es für mich, genau jeden einzelnen Führer auszuspähen, denn so heftig lodert das Ringen des Kampfes. Komme denn jeder von selbst und entrüste sich beim Gedanken, dass da Patroklos werde den troischen Hunden zum Spielzeug. Sprach's, deutlich hörte es Ajas, der Schnelle, der Sohn des Oileus, und kam als erster entgegengerannt durchs Getümmel des Kampfes, und nach ihm dann Idomeneus und sein Waffengefährte, Held Meriones, gleichend dem männermordenden Ares. Wer könnte da Kraft eigenen Geistes die Namen der anderen nennen, so viele da nach diesen die Schlacht der Achaier erweckten?